Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant. Und so sind's auch die Hinweise. Mitraten natürlich erwünscht. Und nun geht es los mit A. Viel Spaß. Ja, und wir beenden unseren Reigen der 4 Folgen mit Becky. Schön, dass du nochmal dabei bist. Ich freue mich umso mehr. Ich habe kurz überlegt, ob du meinst, dass wir beenden, dass du jetzt alle Musikstile durch hast. Nee, ich hab noch Luft. Also, wenn du irgendwann irgendwas, keine Ahnung, Satanisches oder dergleichen machen willst, dann sag vorher nochmal, schau nochmal bei Legal vorbei, okay? Bei Lidl? So, Nein. Ja, ab sofort ist A gesponsert von Lidl. Nein, bei Legal, unserem Legal Department. Wer ist denn unser Legal Department? Wir haben höchstens ein Eagle Department, beziehungsweise ein Eagle Department. Ja, also von Fake it till you make it hast du auch noch nichts gehört, oder? Jetzt hast du uns mal wieder bloßgestellt vor der Öffentlichkeit. Ah, wo du recht hast. Wir sollten mal wirklich mit unserem Anwalt sprechen. Hoho, apropos gute Gespräche und tolle finanzielle Tipps. Dominik, von dir kommen doch jetzt auch mal 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt, die hoffentlich interessant sind. Und die Person ist auch interessant, aber sie weilt nicht mehr unter uns. Zum Mitraten natürlich wie immer erwünscht. Ein Wunder, dass dir die Atemluft nicht ausgegangen ist. Ich erstens, also massive Kudos dafür. Und zweitens, finanzielle Tipps, gute finanzielle Tipps. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber auch für Becky zur Erheiterung. Ich habe mich jahrelang davor gedrückt, mal ein finanzielles Risiko einzugehen und Aktien zu kaufen. Und was glaubst du, wann ich es getan habe? Oh nein. Genau einen Tag, bevor diese ganze Corona-Kacke angefangen hat. Oh weh. Ja. Und dann habe ich Disney gekauft und der CEO von Disney ist zurückgetreten, so am nächsten Tag und gleich mal um 30% runter. Aber ich will nicht jammern. So, falls jemand du musst jetzt nachkaufen ja. Jetzt. Ja. Das ja. Ist so wie, ich habe jetzt 5-mal beim Roulette verloren. Jetzt, wenn ich jetzt das ich war bei dem, ich das war in dem, ich war mit der Firma in dem Casino, wo Casino Royale aufgenommen wurde in Tschechien. Wir haben einmal im Jahr haben wir so einen Firmenausflug und wo wir dieses letztes Jahr waren, also 2019, das ist quasi ein großes Hotel und da ist ein Casino drin und da wird Casino Royale, der James Bond Film, aufgenommen. Und lass mich raten, du hast nicht gespielt. Ich habe nicht gespielt, nein. Ja. Ich gehe nämlich keine finanziellen Risiken ein. Da bin ich aber tatsächlich so richtig ernstes Glücksspiel mit ernsthaft Kohle und sowas, finde ich auch, also da hatte ich halt irgendwie meine paar Semester Statistik und von daher weiß ich, wie es funktioniert und denke mir, ja, nö. Ja, also ich muss ehrlich sagen, was ich in immer wieder Regelmäßigkeit tue, ist Lotto spielen und ja, mir ist es vollkommen bewusst, dass das hirnrissig ist, aber ich ertrage den Gedanken einfach nicht, dass ich niemals gewinnen werde. Deswegen versuche ich es mal wieder. Beim Thema nicht ertragen, der Sven hat uns geschrieben. Wow, also so Wertschätzung auf einem neuen Level. Nein, Hammer. Jetzt lass mich halt einfach mal ganz kurz den Satz zu Ende bringen. Selten waren 10 Hinweise mit heißerer Nadel gestrickt, weil die tatsächlich fangfrisch heute Morgen mir ins Netz gekullert sind von Sven, weil wir gestern Abend auf Twitter noch irgendwie eine Konversation hatten und ich mich von uns dreien am schnellsten gemeldet habe, dass morgen eine Aufnahme von A ist und ich noch nichts hätte. Genau, und dann hat er mir jetzt im Privatchat geschrieben auf Twitter, er wollte ja eigentlich Philipps Gesicht sehen, wenn halt diese Person kommt, aber das wird wohl leider nichts. So, der also, Menno-Sven ist das, fantastisch. Ja, also der Sven, vielen herzlichen Dank dafür. Grüße. Ich hoffe, ich werde dir jetzt Genüge leisten. Und ich möchte mich im Vorfeld entschuldigen, ich habe mal wieder keine Ahnung, wer das sein soll. Aber du siehst, welche Person es ist. Oh, ja. Okay. Ja. Grüße aus Kiel. Hier meine 10 Hinweise auf eine tote Person, die ihr einfach kennen müsst. So. Cool. Das war der erste Hinweis. Das wäre aber echt mal geil. Nein, der erste Hinweis ist, ich wurde 1928 in Münster geboren. Schon mal schlecht, weil es geht wieder, es ist 1928 und es war in Münster. Münster geht immer nicht gut auf. Schlecht. Das ist so. Schwierig, ne? Fahrradpionier wahrscheinlich. Ist Münster so eine Fahrradstadt? Oh ja. Ich glaube, Münster ist eine der Städte mit den meisten Fahrrädern pro Einwohner in ganz Deutschland. Auf jeden Fall mit den meisten Fahrraddiebstählen. Oh, also ich kenne das jetzt nur von Freiburg, aber ich weiß zu wenig über Münster, fällt mir so auf. Ich nehme an, die haben Münster. Den zweiten Hinweis lasse ich komplett aufgehen im dritten, weil der ist nämlich einfach unfassbar redundant. Sven hätte sich mal ein bisschen besser anstrengen können. Parallel zu dem Studium der Medizin belegte ich noch Kurse zur Kunstgeschichte und Bildhauerei an der Kunstakademie Stuttgart. Stuttgart. Medizin und Kunst. 1928. Das heißt, das Studium war kurz nach dem Krieg. Geboren, da hat er nicht studiert. So. Das Studium war kurz nach dem Krieg wahrscheinlich. Ein Zentrum meines Lebens war Braunschweig, wo ich Professor an der TU wurde. Jetzt, wo du sagst, fällt mir auf, dass ich eigentlich noch viel zu wenig über Braunschweig weiß. Braunschweig ist eine tolle Stadt. Außer der Fußballverein halt. Haben die Braunschweiger, wie heißt die Stadt, die Schwebebahn hat? Ist das Braunschweig? Wuppertal. Hatten wir doch erst in der letzten Geschichte mit genau. Tufi. Ist dir bewusst, was die Geschichte zu, also wahrscheinlich beleidige ich dich, wenn ich dich überhaupt frage, Becky, aber die Trikot-Geschichte zu Braunschweig? Warum das ein blau-gelbes Trikot ist? Moment, jetzt. Oder ich jetzt, nee, warte mal was? Kurz. Ich, Achtung, Tastatur, weil vielleicht verwechsle ich jetzt gerade die Städte, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es nicht tue. Moment. Chirp. Ja, doch. Ist eh die falsche Stadt. Also Wolfsburg ist ja das Fußballstadt in der Region. Ist dir bewusst, was quasi die Geschichte ist zu Fußball und Braunschweig und mit Stichwort Trikot? Offensichtlich nicht. So, Achtung, you're in for a treat, weil das ist eine echt coole Geschichte aus meiner Sicht. Als die Bundesliga gegründet wurde hier Anfang der 60er, da war diese ganze Kommerzialisierung in dem Ausmaß, wie sie jetzt ist, ja noch ein Wahnwitz. So, es gibt ja so Aussagen vom Herberger, der Trainer der Nationalmannschaft über lange Jahre war, dass er diese Unsummen, die gezahlt werden, also wir sprechen hier von 2000 Mark im Monat. Nein, Philipp, es wird auch für dich interessant. Auf jeden Fall, dass er das wahnwitzig findet, weil man könne ja nur einmal am Tag warm essen. So, also das finde ich schon mal witzig, ihr offensichtlich nicht. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Muss man dabei gewesen sein. Nein, eigentlich nicht. In Braunschweig ist Jägermeister. Und es gab quasi, offiziell durftest du keine Trikotwerbung machen, also was quasi Jägermeister, die damals schon wie Bayer halt irgendwie ganz viel Geld reingebuttert haben in Eintracht Braunschweig, haben dann quasi das umgangen, indem sie einfach das Jägermeister weggelassen haben, sondern nur den Hirsch aus dem Jägermeister-Logo aufs Trikot drauf haben. Und es war für jeden klar, was für eine Assoziation das ist, und da musste der DFB sich quasi letztendlich fügen. Das macht ja der Sponsor von Rasenballsport Leipzig heutzutage auch nicht anders. Da hast du recht, aber das haben die sich quasi nur sehr, sehr gut abgeguckt von einem cleveren Büschchen in den 60er Jahren in Deutschland. So, Philipp, aufstehen. Hammer Story, Dominik. Geil. Sorry an alle, die ich jetzt da draußen irgendwie ärgere oder so. Fußball ist nicht mein Leben. Aber besser singen kannst du als die Fußballer. Ja. Auf jeden Fall. Machen wir weiter. Gute Hinweise, kann niemand verlangen. Also, zu Fußball und Musik könnte ich ein ganz, ganz finsteres Geständnis machen. Das Muss ich mir noch überlegen, ob ich das wirklich... Welche Schallplatte wirklich, hast du gekauft? Nein, es war eine Single-CD. Stern des Südens oder sowas? Nein. Ja, die Richtung passt, aber deutlich kleiner. Ich weiß tatsächlich nicht. Single-CD kleiner geht's doch gar nicht. Die Legende lebt. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie das Lied hieß, aber es war die Single von TSV 1860 München. Okay. Hab ich mir mal gekauft. Total verrückt, oder? Schade. Aber schade, ja. War auch eigentlich auch nur, weil der Störtnhofegger, das ist ja ein weltbekannter Fußballstar, zumindest hier bei uns in der Gegend, der kommt ja aus meinem Heimatort und der war tatsächlich da mal kurz danach auf Heimaturlaub und da gab es eine Autogrammstunde und dafür habe ich mir diese CD gekauft. Okay. Ja. Der beim Club, weil man nur auf CDs Unterschriften sich geben lassen kann. CD war damals ja voll modern, so, ja. Und da hat man gedacht, ja, so als Stück Papier, so das vergilbt und das verliert man. Aber so eine CD, nicht? CD, das ist das neue heiße Ding. Ich habe beim Ausmisten die Tage die Single von Hyper Hyper von Scooter gefunden. Geil, darf ich noch kurz eine Geschichte dazu erzählen? Bitte. Hyper Hyper. Rebecca, ungefähr 7 Jahre alt, meine Freundin Steffi, gerade zu Besuch bei mir zu Hause. Wir wohnen gegenüber vom Rathaus des kleinen Örtchens Blekede in Niedersachsen. An meiner Tür klingelt mein Mitschüler Gordon und sagt, vorm Rathaus stehen Scooter. Ach, Mann. Ob wir nicht mal mitkommen wollen. Das ist ja episch. Wir natürlich, also erstmal ihn für verrückt gehalten, weil warum sollte Scooter da sein? Dann dachten wir, der will irgendwie, hat keine Freunde, will mitspielen, keine Ahnung. Und Steffi war auch noch ein bisschen schüchtern. Dann habe ich gesagt, gut, ich gehe mal mit. Bin ich mitgegangen. Waren die da wirklich? But why? Ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht also nicht ganz so weit von uns ist Uelzen und in Uelzen waren damals öfter so Techno-Partys. Also vielleicht haben die da irgendwas gemacht. Ich weiß es nicht. Da war ich auch mal auf einem Blümchenkonzert, andere Geschichte. Jedenfalls waren dann da tatsächlich. Ganz kurz, bei Blümchen, ja. Als sie dann schon eher so dann so ruhigere Lieder gesungen hat oder richtig Boom, Boom, Boom rein. Nee, so richtig. Oh, geil. Mein erstes Konzert. So mit Freundinnen und die Mütter mussten alle mit. Ja. Die haben sich sicherlich sehr gefreut. Ja, und jedenfalls Scooter in Blekede auf dem Rathausplatz. Und dann sind wir dahin und haben uns natürlich Autogramme geholt, obwohl ich die Musik überhaupt nicht gut fand. Und Steffi hat sich aber nicht getraut. Und dann haben wir gesagt, wir hätten auch noch gerne eins für Steffi. Und dann haben sie tatsächlich auf das für Steffi draufgeschrieben. Und bei uns haben sie ihren Namen draufgeschrieben. Ja. Also in den Top wie viel deines Lebens rangiert diese Anekdote in Sachen erzählt, ich liebe wie sie. Oft erzählt? Also die habe ich schon öfter erzählt tatsächlich. Die fällt mir nicht immer sofort ein als irgendwie eine lustige Anekdote. Aber wenn jemand über Scooter redet, dann kann ich sie auspacken. Willst du mal meine meist erzählte Anekdote hören? Und die ist wirklich einfach nur noch verstörend. So, also wenn du tatsächlich empfindlich einschläfst, dann würde ich es nicht empfehlen. Ach nee, alles gut. Ich war mal auf einer kleinen Insel in Bayern. Ich habe gerade vergessen, wie die heißt, aber hier irgendwie im Königssee-Umfeld. So, keine Ahnung, eine kleine Insel, also kannst du wirklich überschauen. So. Auf jeden Fall, die Gruppe an Menschen, mit denen ich dabei war, war circa 10 Meter von mir entfernt im Schatten und hat Eis geholt. Es war Hochsommer und ich stand quasi alleine auf mindestens 50, 100 Meter Entfernung, niemand um mich herum. So. Kommt ein älterer Herr, also es war Sommer, ich hatte kurze Hose und ein T-Shirt an, kommt ein älterer Herr, der sehr schick gekleidet war, also eher so Manager-Style, total seriös, hat, glaube ich, wirklich ein Jackett angehabt sogar, stellt sich neben mich hin und wie gesagt, es ist nichts, also stellt euch wirklich eine komplett plane Fläche vor, es gibt keinen Grund, sich neben mich hinzustellen, stellt sich neben mich hin und fängt das Furzen an. Einen riesen Furz gelassen. So, ich schaue ihn an, weil er ist wirklich hingekommen und hat sich neben mich hingestellt, um zu furzen. Und dann sagt er, es wird doch nicht donnern. Wow. What the fuck? Also to this day frage ich mich, was diesen Menschen geritten hat. Wirklich. Wahrscheinlich hat er eine Wette gewonnen. So, verloren und musste das machen. Aber wie war alt wirklich, war er ungefähr? Naja, 50 plus. Also doch, wirklich Philipp so. Hat gleich wieder eine total plausible, entzaubernde Erklärung dafür. Ich bin gespannt. Ja. Nein, bitte lass mir das jetzt einfach so stehen. Nee, es ist so. Okay, nächster Hinweis, Schmidti. Im Straßenbild Braunschweigs wird mein Leben bis heute gewürdigt. Anderen wurde ich erst durch meinen spektakulären Scheidungskrieg, wo sich selbst Banken einschalteten, bekannt, da meine Ex-Frau von ihrem Tod Schulden anhäufte und die Banken von mir nur das Geld wollten. Oh, das wäre so lustig, wenn der einfach der Erfinder der Ampel gewesen wäre. Nur so, ja, irgendwie das Stadtbild Fürth wird geprägt durch mich. Und du denkst dir so, hä, wieso gerade in Fürth? Huh? Dabei ist es einfach eine Ampel, die einfach überall ist. Also entweder ein Architekt oder Bildhauer. Also so, oder? Warte mal, wie nennt man denn jemand, der... Ha, nennt man jemanden, nee, das ist ja kein Bildhauer. Wie nennt man jemanden, der Dinge baut? Der was baut? Der Dinge baut? Ja, Statuen. Kleinkind. Ist es immer ein Bildhauer? Ja, das ist schon ein Bildhauer. Ja, also auch wenn du nicht mit Stein arbeitest, bist du ein Bildhauer. Ja, ich glaube schon. Okay. Dann würde ich sagen, Architekt oder Bildhauer. Aber da kenne ich halt keine. Ja. Ich habe vor meiner Zeit als Medizinstudent auch eine Lehre als Bronzegießer gemacht. Echt? Also es geht tatsächlich auch in die Richtung. Das war der Tipp. Ach so, aber ich habe jetzt gerade erzählt von deinem Leben. Aber wenn der... Wenn ich habe da nicht Medizin studiert. Das ist aber doch komisch, wenn der da eine Statue hingestellt kriegt, dann gießt er die doch nicht selber. Das ist doch... Na, aber es steht ja nicht das da, dass ganz schön für ihn eine Statue gebaut wurde, ach so, sondern dass erst, er das Stadtbild das prägt, geprägt, weil da vielleicht einer viele wenigstens, Sachen der aufpasst. Ihm. Einer wenigstens, der aufpasst. Den Hinweis finde ich relativ spektakulär. Ich starb am letzten Tag eines Spanienurlaubes beim Baden im Alter von 79 Jahren. Beim Baden. Okay. Kann man sich Schlimmeres vorstellen. Fahre ich jetzt noch zurück? Ach. Oh, und dann so viel Stau. Lass mir's. Wäre auch geil jetzt, wenn es irgendwie ein Unfall mit einem Hai oder so gewesen wäre und die Beschreibung ist einfach beim Baden. So, ich bin 107 geworden, dann starb ich im Zweikampf mit einem Hai. Ja. Ein Hai verlor dabei 12 Zähne. Während ich meine 20-jährige Modelfreundin verteidigte. Ja, so. Auch wenn mein Werk dem Realismus zugeordnet wird, war mein Lehrstuhl, also den hatte er dann offensichtlich, im Fachbereich Architektur. Na, Lehrstuhl also, wussten wir ja vorher schon. Professor in Braunschweig wussten wir doch. Also, stimmt. Du hast. Ich kann mich nur wiederholen. Wenigstens einer, der aufpasst. In dem Fall eine. Aber das hilft uns alles nichts, wenn wir keine Bildhauer kennen. Nee, aber Architektur war jetzt neu, oder? Also, tatsächlich gibt es nur eine einzige Person in diesem Raum, diesen virtuellen, die es wissen kann, behaupte ich. Und das ist jetzt dann einer der nächsten Hinweise. Ansonsten wäre ich maßlos überrascht, wenn auch nur jemand diesen Namen kennen würde. Eine weitere Stätte meines Wirkens war Nürnberg. Und ihr solltet mich kennen, wobei die Nürnberger mein Werk nicht entsprechend würdigen und mich bis heute trocken liegen lassen. Auch wurden weitere Teile meines Werkes von den knausrigen Stadtvätern nie gekauft. Oh, ist das klar. Daher ist mein Werk heute im schlechten Zustand. Ja, das ist auch wahrscheinlich, warum er dich sehen wollte, wenn es soweit ist. Sehr gut. Und dann mache ich gleich den nächsten Hinweis. Mein Werk wurde in einer Folge Och Menno erwähnt, wo ihr zu Gast wart. Ja. Und derjenige, der da zu Gast war, ist unser lieber Philipp. Und der Philipp darf es jetzt lösen, wenn das war. Ja, der Jürgen war aber auch zu Gast. Ich war auch zu Gast, ich weiß von nichts. Erinnerst du dich noch an die, oh mein Gott, sind diese Statuen alle hässlich und grausam? Wir haben über hässliche Statuen geredet. Ja, ja, genau. Also Jürgen, ich geb dir einen Tipp. Ich geb dir einen Tipp. So, in meinem grausam? In meinem Kopf ging es da um Ansbacher Statuen, aber. Ja, also wir hatten ja dann irgendwann auch diese Bildstrecke mit diesen absurden Statuen, unter anderem diesem Schaf auf dem Gynäkologenstuhl und so Kram. Und da hatte ich dann zwei Beispiele aus Nürnberg rausgezogen. Echt? Okay, das weiß ich nicht mehr. Ich gebe euch den Vornamen, okay? Jürgen Weber. So ist es. Der hat mich Schaffer des Ehekarussells und des Narrenschiffes in und Nürnberg. Und das Ehekarussell ist so eine zynische, sehr bittere Darstellung der Ehe. Also du hast so einen Brunnen und da sind so außenrum verschiedene Szenen einer Ehe, abgebildet. Die sind immer in einem, die sitzen immer in so einer, ja, in so einer Nussschale, in so einem Boot. Und die Frau wird immer fülliger, der Mann immer schmaler und am Schluss erwürgen sie sich einfach nur noch gegenseitig. Also irgendwie sehr boshaft. Und das andere, deswegen bin ich da jetzt auch relativ schnell draufgekommen, das habe ich ihm nämlich irgendwann geschickt oder jemand hat mich auf Twitter gefragt, weil ich ein Foto mal davon vertwittert hatte, wo, das, wo dieses Ding steht, ist nämlich das Narrenschiff. Da sind ein paar Gestalten, auch ein Hund und ein Skelett, vielleicht ist es auch der Tod, alle so in einem Schiff unterwegs. Und das sollte eigentlich mal ein Brunnen werden, aber weil das Ding immer teurer und teurer wurde, hat man irgendwann gesagt so, ach, lass mal, es steht einfach so da. Das heißt, da steht jetzt einfach so ein Ding, wo eigentlich so Wasser drüber fließen sollte, steht jetzt vor einer Eisdiele in Nürnberg, mitten einfach so in der Gegend rum. Hm. Ja, da das war, hat mich da, jetzt genauso begeistert wie die Braunschweig-Geschichte. Wie schön. Ja, die Geschmäcker sind halt nun mal verschieden, nicht wahr? Ja, nichtsdestotrotz, vielen Dank, Sven. Und, danke, Sven. Becky, ich kann mich nur entschuldigen, selten hatte ein Gast so wenig Chancen auf eine Lösung. Aber ich habe ja immerhin schon andere mit erraten. Ja, das würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen. Und uns herzlichst bereichert um die Figur, die du mitgebracht hast. Ja, das war allgemein ein sehr angenehmer Abend, den wir mit dir verbringen durften. Das kann ich nur zurückgeben. Das ist sehr höflich, vielen Dank. Wie beendet man jetzt was harmonisch Nettes? Also für Herzlichkeit ja, ist bei uns halt irgendwas. Nein, ich weigere mich, sehe ich gar nicht ein. Ihr könnt mich nicht, solche Brücken, weißt, trete ich mit Füßen. Nee, das macht man beim Drübergehen sowieso, ne? Ach was, mach einfach aus. Komm, tschüss. Gut, gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Och. Ich wollte es auch einmal nett sagen. Das war aber echt süß.